Deutschlandfunk Soundcheck. Es gäbe, hat mal jemand gesagt, sowieso nur zwei Arten von Musik, Country und Western. Und genau das hören Sie heute Abend im Soundcheck, zwei Stunden lang. Country und Western, und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. In Iowa, in East Iowa in diesem Fall, trägt man Cowboy-Hüte. Zumindest dieser Mann tut es. Kelly Badekooper heißt der, komischer Name. In Iowa hat man solche Namen. Vielleicht hat jemand Jonathan Franzen gelesen oder John Updike. Das ist die passende Musik dazu. Diese CD von Kelly Badekooper, House of Mud heißt sie. Mittelwesten, Vorstadtidyllen, gestutzter Rasen, Familienkutschen, gepflegten Auffahrten, man kennt sich, belauert sich hinter Gardinen und spricht übereinander. Blickt man hinter die Fassaden, bekommt die Idylle feine Risse. Pärchen, die sich misstrauen, Männer, die zu viel trinken, Polizisten, die zu viel Sprit schlucken. Die CD, ich sagte es, heißt House of Mud, und der Song, den wir hörten von Kelly Badekooper, der hieß Drown in Alcohol. Greg Trooper ist der nächste. Greg Trooper und From Only You. Okay. Ready? See? Here we go. One, two. One, two, three. Two times a nickel make a shiny dime. I only have a man until I make you mine. I need love from you, baby. You came around once, it felt so nice. How long I gotta wait for you to come around twice? I need love from you, baby. My heels went clicking all over town. My heart started ticking and it never slowed down. I and you had a good laugh. So I wrote a love note, but you ripped it in half. I need love from you, baby. You kissed me on the lips, I didn't know what to say. So I went to take your hand, but you pulled it away. I need love from you, baby. And last cold drink on a hot summer day, you got an ice cold heart to treat me this way. I need love, oh, from only you. Stayed up real late like it was New Year's Eve. You got up with the sun, I never heard you leave. I need love from you, babe. Now I shouldn't give a hoot that you didn't stay. My heart should give you the boot, but instead it was Slade. I need love from you, babe. You can take me to the cleaners, take everything that's mine. Just take me in your arms one more time. I need love, oh, from only you. Take me to the cleaners, take everything that's mine. Just take me in your arms one more time. I need love, oh, love, oh, love, oh, from only you. Calling my name, you're lying next to me. I give in to your charms, you disappear in my arms. I realize it's just a dream, but desperately I long to feel your touch. But and try to crawl out of bed. Today is just another day. I make the coffee for one, I turn the radio on, pretend that everything's okay. But desperately I long to feel your touch. It's gonna take me a while, 'cause I still love you desperately. Desperately, I long to feel your touch. Around, I feel a night in the breeze. I keep on telling myself I don't need nobody else, and I can do as I please. But desperately I long to feel your touch. Touch, but you left me. same. I hear you calling my name. I still love you desperately. I still love you. I still want you. I still love you desperately. George Strait ist das gewesen, George Strait, Nashville Country, somit. Auch George Strait hat eine neue CD gemacht, die heißt Honky Tonk Will. Übrigens mehr oder weniger alles neu, was Sie in den nächsten ein, dreiviertel Stunden hören. Und diese CD von George Strait ist eine sehr ruhige CD. Dieser Song eben, der hieß Desperately und er ist geschrieben worden von Bruce Robison. Dieser Bruce Robison hat einen Bruder, der heißt Charlie Robison. Bruce Robison, der Autor von Desperately, von dem Song eben von George Strait, ist Country-Sänger und Charlie Robison ist natürlich auch Country-Sänger und verheiratet mit Kelly Willis. Und Charlie Robison ist ein Mann aus Austin, Texas, bei einer großen Schallplattenfirma, was denn in dieser Stadt relativ selten ist, aber wie auch immer. Er hat eine Live-CD gemacht, diese Live-CD dürfte seine vierte, fünfte CD in seiner Karriere sein, in der Green Hall aufgenommen in New Braunfels. Und von dieser Live-CD hören wir zwei Songs. Der erste, der ist relativ kurz, 1,30, und das Ding heißt Sunset Boulevard Intro. Dieses Sunset Boulevard Intro entpuppt sich dann als Lied von den Rolling Stones, besser gesagt als Song von Mick Jagger und Keith Richards. Und zwar You Can't Always Get What You Want. Und daran anschließt sich dann Sunset Boulevard, der wohl bekannteste Song von Charlie Robison. Und dieses Intro von den Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, hat natürlich seinen Sinn, weil dieser eigene Song Sunset Boulevard von Charlie Robison, der könnte durchaus von den Rolling Stones, die hier und da ja auch Country gemacht haben, geschrieben worden sein. Zwei Songs also jetzt von Charlie Robison, Sunset Boulevard Intro bzw. You Can't Always Get What You Want und Sunset Boulevard. Well, I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was there to meet her connection. And the glass was a bleeding man. Well, you can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. What do you say, Greenhorn? I wish I had my picture on the Rolling Stone today. And I wish that the Inquirer would spread a rumor that I was gay. And I wish I had some buddies some movie stars and such. 'Cause I probably wouldn't worry about the two of us as much. And I'd spend all my money caviar and cocaine. And I would not remember how you broke my heart today. Yeah. You know, I wish I had a supermodel, so skinny and so wild, and a waitress in Las Vegas, Nevada. She says she's carrying my child. Well, I drive down Sunset Boulevard, my hair blowing in the wind, and I'd stop at fancy restaurants, they'd finally let me in. And I'd spend all my money on caviar and cocaine. And I would not remember how you broke my heart today. What do y'all say for Dave over here? I wish I had my picture with the Rolling Stones today. And I wish the Weekly World News would spread a rumor that I was gay. You know, I wish I had myself an intern, someone like Miss Monica Lewinsky. 'Cause if she'd go down on President Clinton, I feel quite positive that she'd go down on me. What do you think? I think she would. And I'd spend all my money on caviar and Rogaine. I would not remember how you broke my heart today. Yeah, buddy. Wow. if you're on the wrong side, it won't open anymore. Be sure before you leave me that it's the only way. Take off your coat and think about what I'm about. Vincent ist das gewesen. Rhonda Vincent ist eine der wenigen Frauen, die Mandoline spielt und die Bluegrass macht. Dieser Song von ihrer neuen CD One Step Ahead. Der Song hieß You Can't Take It With You When You Go. Dieser Song ist relativ untypisch, denn die anderen sind mehr im Bluegrass-Stil gefasst und dadurch natürlich etwas schneller, denn Bluegrass ist eine ganz flotte Musik. Der den Bluegrass erfunden hat, ist zweifelsohne Bill Monroe. Und Bill Monroe ist gut 10 Jahre tot. Ja, gut 10 Jahre tot. Er ist alt geworden. Er ist mindestens 80 Jahre alt geworden, wenn nicht sogar 81, 82. Bill Monroe war ein Musiker, auch ein Mandolinenspieler und ein Sänger, der ja, seit den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht hat. Bis zum Tode eigentlich. Und von diesem Bill Monroe gibt es jetzt eine neue CD, keine Wiederveröffentlichung etwa, sondern in der Tat etwas ganz Neues. Und zwar war Bill Monroe 1963 beim Newport Folk Festival. In mehrfacher Hinsicht war der Sommer 63 für die Renaissance der Folkmusik bemerkenswert gewesen. Zum einen fand nach 2-jähriger Pause das bedeutende Newport Folk Festival wieder statt. Jetzt unter der Leitung einer nicht kommerziell ausgerichteten Stiftung, für die traditionelle Musik wichtiger war als reines Gewinnstreben. Und andererseits dokumentiert dieses spezielle Konzert von Bill Monroe, Bill Monroes Newport Premiere. Dabei waren damals an diesen beiden Abenden, der erste war am 26. Juli 1963, also vor 40 Jahre. Und der zweite war am 27. Juli 1963. Dabei waren Bill Monroe natürlich, Gesang und Mandoline, Del McCoury, Gesang und Gitarre. Del McCoury, das ist der, der vor gut 5-6 Jahren mit Steve Earle eine CD gemacht hat. Bill Keith ist dabei gewesen, auch das kein unbekannter Musiker. Banjo hat er gespielt. Eine Frau war dabei und hat den Standbass gezupft. Bessie Lee Molden. Billy Baker war der Fiddler. Und, kurios genug, der Basssänger, die Bassstimme, das war Ralph Rinsler. Und Ralph Rinsler war damals gerade mal ein Monat oder zwei Monate lang der neue Manager von Bill Monroe. Die Songs, die 16 Songs, die auf dieser CD, auf diesem Dokument enthalten sind, sind nicht ganz die, die er sonst immer gespielt hat. Denn auch Bill Monroe hat hier und da Songs gespielt, die einschmeichelt waren, die langsam waren, die nicht so flott waren. Aber diese ganze CD ist eine recht flotte CD. Es fehlen Standards, die er sonst immer im Programm hatte, wie zum Beispiel Swing Low, Sweet Chariot. Und es fehlt leider auch Blue Moon of Kentucky. Wir hören ein Lied, das Grateful Dead dann relativ häufig gecovert haben, und der Song, ein selbstkomponiertes Lied von Bill Monroe. Dieser Song heißt Uncle Ben. Come from far away, the day stole night till the break of day. When they called her, hollered, do-si-do, you knew Uncle Ben was ready to go. Hey, in the bouncing down, hound hill and above the town. Uncle Ben fed the fiddle on a how to bring. You could hear it talk, you could hear it sing. He called Soldier Joy, and one he called Boston Boy. The greatest of all was Jenny Lind. To me, that's where feeling begins. Playing in and about sundown, hound hill and above the town. Uncle Ben played the fiddle on a how to ring. You can hear it talk, you can hear it sing. Never forget that mournful day when Uncle Ben was called away. They hung up his fiddle, they hung up his bow. They knew it was time for him to go. Playing in and about sundown, hound hill and above the town. Uncle Ben played the fiddle on a how to ring. He had talk, you could hear it sing. Forget that mournful day when Uncle Ben was called away. They hung up his fiddle, they hung up his bow. They knew it was time for him to go. Hey, in and about sundown, hound hill and above the town. Uncle Ben played the fiddle on a how to ring. You could hear it talk, you could hear it sing. Bill Monroe mit Uncle Ben. Today's at Newport heißt diese CD, von der dieser Song kam, mit der McCoury, Bill Keith und ein paar anderen. Hier ist Caitlin Carey. Caitlin Carey und The Next One. Roll me over, morning, I'm afraid to come awake. Will a new bright day, believe me, when I choose another heart to break? Will I leave this morning, or has he left me another strange bed to roll away from, another day to be lonely? Maybe the next one will be the best one. Burn this city off my skin. I am so afraid of returning to places that I've been. When I see my bed this evening, which shadow will I find? This bed has seen too many rooms, and it's another night. Caitlin Carey, I'm Staying Out, heißt ihre CD. Und der Song, den wir hörten, der hieß Maybe the Next One. Caitlin Carey, eine junge Dame, eine relativ junge Dame. Sie war Gründungsmitglied der Band Whiskey Town. Und Whiskey Town, das ist die Band gewesen, bei der auch Ryan Adams, nicht zu verwechseln mit Bryan Adams, bei der also auch Ryan Adams mal gespielt hat. Das ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her und I'm Staying Out. Diese CD von Caitlin Carey, das ist auch eine neue CD. Ihre zweite. Die nächste Sängerin, Andersrum, der nächste Song kommt wieder von einer Sängerin, das ist Susie Boggess. Susie Boggess ist schon eine ganze Weile dabei und Susie Boggess hat eine tolle CD gemacht, nämlich eine Western Swing CD. Diese CD, die trägt den Titel Swing, ja, Swing, ganz einfach Swing. Es ist eine Western Swing CD und das liegt unter anderem daran, dass Ray Benson sie produziert hat. Ray Benson ist der Kopf der Western Swing Band Sleep at the Wheel gewesen und den hören wir auch gleich bei diesem Song, den sie gemeinsam singen. Cupid shot us both with one arrow. Cupid shot us both with one arrow. Susie Boggess und Ray Benson. Cupid's mighty hot, he took aim at his shot. Cupid shot us both with one arrow. Cupid had a plan, he said that gal needs a man. Cupid shot us both with one arrow. Now we've got stars in our eyes, we're holding hands and sighing sighs. All we think about is our romance. We've been reduced to silly saps, might as well start playing taps. Cause Cupid shot us both with one arrow. I said love is not for me, I don't need such lunacy. But Cupid shot us both with one arrow. Now we're caught up in the game and we sure know who's to blame. Cupid shot us both with one arrow. Now we've got stars in our eyes, we're holding hands and sighing sighs. All we think about is our romance. We've been reduced to silly saps, might as well start playing taps. Cause Cupid shot us both with one arrow. Taxi's here, honking his horn. You could just the day that I was born. Unpack your toothbrush and your clothes. I prayed all night so heaven knows. I miss you already. You haven't even hit the dawn. I'm feeling Miss You Already. Duane Jarvis ist das gewesen mit einem Song seiner letzten CD und die heißt Delicious. Buddy Miller ist dabei, der Pedal Steel Gitarrist Buddy Miller bei dieser Duane Jarvis CD. Die Band Last Train Home, die kommt aus Washington DC und deren Bandleader Eric Brace hat sich in der lokalen Clubszene herumgetrieben und war bzw. ist Kolumnist der Washington Post. Und zwar natürlich der Kolumnist für Musik. Er hat über dieses und jenes geschrieben und über die, die in Washington leben und etwas zu sagen haben als Musiker. Chuck Brown etwa oder Fugazi, aber er hat nie über seine eigene Band geschrieben. Das lag unter anderem daran, dass diese Band 1997 gegründet relativ wenig gemacht hat bisher. Time and Water heißt dann die neue CD von dieser Band Last Train Home und da ist ein Song dabei, der letzte, die Nummer 12 dieser CD. Das ist dann kurioserweise sogar auch noch ein Tex-Mex-Song. Las Lagrimas del Palo Rico von der Band aus Washington DC, Last Train Home. Las Lagrimas del Palo Rico von der Band Last Train Home von der CD Time and Water. Und die nächste Band, die heißt Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. Der Titel Don't Let Me Go von der CD Reckless Burning. Let Me Go, Jesse Sykes and the Sweet Hereafter von deren erster CD mit dem Titel Reckless Burning. Kommen wir zu einem alten Bekannten, zu Dwight Yoakam. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Dwight Yoakam mit seiner Karriere begann. Das war in den 80ern und das, was er damals machte, kam aus Bakersfield in der Tradition von Buck Owens. Also etwas anderes als das, was damals schon aus Nashville, Tennessee kam. Und dieser Dwight Yoakam hat nun seine 12., 13., 14. CD gemacht. Sie heißt Population Me. Das liegt daran, dass dort im Cover ein Haus zu sehen ist, ein Motel besser gesagt, irgendwo in der Wüste von Kalifornien. Das Motel scheint verlassen. Und nur Dwight Yoakam geht auf dieses Motel zu, mit seiner Gitarre geschultert auf seinem Rücken. Population, also Einwohner, nur ich, beziehungsweise mich. Dort gibt es einen Song auf dieser neuen Dwight Yoakam CD, der ist geschrieben worden von Burt Bacharach und Hal David. Das waren die, die die Hausautoren von Dionne Warwick gewesen sind. Dionne Warwick, das war die, oder ist die Tante von Whitney Houston. Trains and Boats and Planes heißt dieser Song und den hören wir. Dwight Yoakam und Trains and Boats and Planes. Ein Hit, wie gesagt, von Dionne Warwick in den 60ern mal gewesen.